Wir sehen hier einen politischen Kreislauf von überraschender Einfachheit. Alles lief letzten Endes auf die Fragen hinaus: Ist das deutsche Volk einsichtig genug, um bei dem keine Stunde ausstehenden Ringen der Völker in seinem Daseinskampfe für die Sicherheit seines Lebens und seiner Entwicklung wie ein Mann einzustehen? Und was muss hierzu geschehen? Ist die Regierung stark genug, diese Lebensnotwendigkeit gegenüber den Widersachern außerhalb, aber auch innerhalb der Grenzen durchzusetzen? Statt dieser einseitigen und beschränkten, aber doch so klaren deutschen Auffassung, ein Standpunkt übrigens, den alle anderen großen Völker ohne weiteres für sich beanspruchen, beherrschte einen immer größeren Teil der Führerschaft des deutschen Volkes ein verschwommenes, internationales und pazifistisches Denken, Empfinden und Wollen oder noch ein Gefühl vollständiger Gleichgültigkeit gegen alle vaterländischen und völkischen Fragen. Diese Verschwommenheit schloss das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Wohlfahrt und Freiheit des Einzelnen und einer kraftvollen Staatsgewalt sowie einer starken Militärmacht in der Hand einer zielbewussten Regierung aus. Sie ließ richtige Anschauungen über das Wesen und die Gestalt des kommenden Krieges, über seine Anforderungen an den Einzelnen und an das Volk nicht aufkommen. Diese Kreise standen einer Politik, wie sie Bismarck und alle großen Staatsmänner trieben, verständnislos gegenüber. Sie wollten die Sicherheit und die Entwicklung der Völker allein auf Recht ohne Macht aufbauen, trotzdem es im Völkerleben keinen Richter gibt. Sie übersahen vollständig den Unterschied, der zwischen äußerer und innerer Politik wenigstens früher bestand. Sie erstrebten, begünstigt durch die gedankenlose Übernahme des englischen politischen Parlamentarismus in unser Verfassungsleben, eine Schwächung der Staatsgewalt durch Demokratisierung der Verfassung, was durchaus unenglisch war. Aber er kam ihren eigenen selbstsüchtigen Bestrebungen entgegen, zu deren Verwirklichung sie auch die Anwendung von Gewalt für zulässig hielten, die sie im Völkerleben nicht gelten ließen. Sie schufen sich mit großem Geschick Menschheits- und auch Wirtschaftsideale, die den eigenen Wünschen entsprachen. Sie beachteten nicht, dass ihre Ideale eine ganz andere Menschheit und Weltordnung als die tatsächlich gegebenen voraussetzten. Alles war unecht oder einseitig in dem Denken dieser Volkskreise, bis auf das Sinnen nach eigener Machtfülle auf Kosten der Regierung und damit zu guter Letzt auf Kosten des deutschen Volkes. Sie gaben sich willig volksfremden und namentlich jüdischen Einflüssen hin, die dem germanischen Wesen völlig zuwiderliefen. Das war umso gefährlicher, als das jüdische Volk selbst, um ein Volk handelt es sich bei den Juden, ich weise in einer Anmerkung auf verschiedene zionistische Bücher bzw. Aussprüche hin, ein stark ausgeprägtes Volksgefühl und einen starken Erwerbssinn besitzt. Beides war durch eine viele hundert Jahre vor Christi Geburt beginnende Inzucht immer mehr gesteigert worden. Das jüdische Volk erstrebte die Herrschaft über die Völker, die es aufgenommen hatten, und die Besitzergreifung der zu diesem Zwecke beweglich gemachten Güter. Die Gedanken, die die Judenschaft uns planmäßig verkündete, können in die verführerisch klingenden Worte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zusammengefasst werden. Ihre innere Unwahrhaftigkeit und die Absichten, mit denen sie uns immer wieder vorgesagt wurden, sind nicht erkannt worden, werden es auch heute noch nicht. Sie gipfeln darin, unsere weltbürgerlichen Anlagen zu vertiefen, um uns jenes internationale pazifistische Denken anzuerziehen und als Menschen und Volk zu entmannen, damit andere mit starken nationalen Wollen uns beherrschen, dabei die, die uns diese Worte bringen. Kein Volk war und ist für solche verworrenen Einflüsse empfänglicher als das unsrige. Ob dies an erster Stelle durch unsere Anlage oder durch unseren geschichtlichen Werdegang hervorgerufen ist, oder ob auch hier sich Gewicht an Gewicht hängt, um uns so hinabzuziehen, ist für diese Betrachtung gleichgültig. Schon die Berührung mit der Macht- und Kulturwelt des alten Römischen Reiches raubte uns viel von unserer Eigenart und Kultur, wenn sie uns auch bereicherte, und drängte unser Leben in fremde Welten. Auch das Christentum übte durch die geschichtlichen Bedingungen, in denen es sich entwickelte und aus denen heraus und unter denen wir es erhielten, einen starken Einfluss auf unsere völkische Eigenart aus. Über mein damaliges Verhältnis zur Christenlehre und den Kirchen spreche ich alsbald. Während in späterer Entwicklung sich die meisten Volksstämme Mittel- und Westeuropas zu Volkskörpern von starkem Rassegefühl und mit einheitlichen Anschauungen und Empfindungen und zu geschlossenen Volksstaaten heranbildeten, entfremdeten wir uns den eigenen Lebensfragen. Der Name Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation zeugt von dem ganzen inneren Widerspruch, in dem sich unser staatlicher Werdegang bewegte. Statt uns eine starke Spitze zu geben, stritten wir gegen die heimischen Gewalten, die die Herrschaft beanspruchten. Statt unter einheitlicher Leitung Rücken an Rücken aneinander gelehnt zu stehen, wandten wir uns gegeneinander und suchten Anlehnungen im Ausland. So blieben wir staatlich zerrissen. Es konnte sich kein deutsches Volksgefühl heranbilden wie in Frankreich, England und Polen, geschweige denn ein stolzes Rassegefühl. Von den Lehrern und Erziehern des Volkes erschien in Deutschland die Welt- und Ordensgeistlichkeit des römisch-katholischen Bekenntnisses viel ausgesprochener als Dienerin Roms und stellte sich, selbstverständlich mit Ausnahmen, in ihrer Gesamtheit weniger auf so ausgesprochen nationalen Boden, wie wir es zum Beispiel wiederum in den rein katholischen Staaten Frankreich und Polen sehen. Hier war sie die Trägerin sogar nationalistischer Bestrebungen. In Polen besonders wurden die Begriffe Religion und Nationalität vollständig gleichgestellt und auch in Frankreich sind sie tiefer eins, als es den Anschein hat, was wir in Elsass-Lothringen schwer empfanden. In den katholischen Ländern deckte sich die Macht des Staates mit dem Einfluss Roms. Anders war es in Deutschland mit protestantischer Mehrheit der Bevölkerung. Hier kam die Macht des Staates einer Religion zugute, die sich im Gegensatz zu Rom herausgebildet hatte. An einer Stärkung dieses Staates konnte ihm nichts gelegen sein. Die evangelischen Geistlichen blieben Söhne des deutschen Volkes allein. In ihren Reihen befand sich mancher Vertreter jener internationalen pazifistischen Gedankenwelt, die das deutsche Volk blendete und verdarb. Jedenfalls diente die evangelische Geistlichkeit den nationalen Aufgaben nicht durchweg in dem Umfange wie die katholische, ganz gleich aus welchen Gründen, in rein katholischen Ländern.